Der ständige Vertreter der TVRK im UNO-Sekretariat in Genf und den weiteren internationalen Organisationen, So Se-pyeong, richtete am 27. Januar an den Präsidenten des UNO-Menschenrechtsrates, Joachim Alexander Massa Mardelli, einen Brief. Im Brief machte der TVRK-Vertreter zuerst auf die Gruppenentführung der TVRK-Bürgerinnen durch die südkoreanische Regierung aufmerksam, die eigentlich als Menschenrechtsverletzung vom modernen Typ international verurteilt werden sollte, jedoch noch immer stillschweigend übersehen wird. Weiter unterstrich er wie folgt. Wie es wohl bekannt ist, entführten die südkoreanischen Behörden, die wie besessen die heimtückischen Umtriebe gegen die TVRK verüben, am Anfang April 2016 unter Einsatz der Agenten ihres Nachrichtendienstes am hellen Tag die TVRK-Bürgerinnen, die in einem Restaurant in Ningbo in der chinesischen Provinz Zhejiang arbeiteten, nach Südkorea, was ein extremer Terrorakt war. Im Zusammenhang damit möchte ich Sie daran erinnern, dass ich am 17. Mai 2016 an Ihren Vorgänger den Brief AHRC 32 G7 geschickt hatte, in dem ich verlangte, sofortige Maßnahmen zur Repatriierung nach Südkorea entführten TVRK-Bürgerinnen zu ergreifen. Auch die Familien der Entführten hatten zweimal, und zwar im April und November 2016, einen die Briefe, Note der Vertretung vom 22. April 2016, Nummer 0036, und Note der Vertretung vom 30. November 2016, Nummer 0077, gerichtet, in denen sie ihn inständig um die Hilfe für die baldigste Rückkehr ihrer lieben Töchter baten. Wir sind enttäuscht davon, dass Ihr Büro auch heute, wo das neue Jahr 2017 begonnen hat, gar keine Maßnahme ergreift und unsere Briefe nicht beantwortet. Die UNO-Menschenrechtsorganisationen sollen im Einklang mit ihrer Mission und Pflicht die südkoreanische Regierung vor Gericht der Gerechtigkeit stellen und der dringenden Forderung der Familien der Opfer nachkommen, die lieben Töchter zu ihren Eltern zurückzuschicken. Die TVRK-Bürgerin Kim Ryun-hee, die im September 2011 durch die südkoreanische Behörde nach Südkorea entführt wurde, klagt darüber, dass sie durch die Heimtücke und Lüge betrogen wurde, und meldet durch die Massenmedien Südkoreas und der Welt, dass sie in die Heimat zurückkehren will. Bei dieser Gelegenheit fordere ich Ihr Büro dazu auf, auch im Zusammenhang damit sofort die betreffenden Maßnahmen zu ihrer Repatriierung zu treffen. Die Verlockung und Entführung der TVRK-Bürgerinnen und Bürger durch die südkoreanischen Behörden sind ein Humanitätsverbrechen, das durch die Trennung von Eltern und Kindern künstlich die getrennten Familien erzeugt. Wie die UNO-Menschenrechtsorganisationen mit diesen Fragen umgehen, gilt als ein Prüfstein für die Beurteilung des Standpunktes der Organisationen, die die Menschenrechte schützen und fördern sollen. Wir werden den Kampf nicht stoppen, bis die südkoreanische Regierung die entführten TVRK-Bürgerinnen repatriiert, die Maßnahmen der UNO-Menschenrechtsorganisationen aufmerksam beobachten und weitere nötige Maßnahmen ergreifen. Ich erwarte Ihre positive Antwort auf diese Frage.